Jetzt. Dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Heute mit Sammy Fox. It's time to Sputnik Heimspiel. Yeah. just a simple journey. A journey full of sound and beat. One that will lead you down, way down to the underground. Dein DJ-Set bei Sputnik? Klar doch. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Sammy Fox.

DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Sammy Fox. Motherfucker. Sputnik Heimspiel. People down. downtown, people trying to get down, down. Für tausende Party-Peeps auflegen? Sputnik Heimspiel. Schick dein Set an 21-4x-die-0@mdr.de. Sputnik Heimspiel. DJ Set on Air. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Sammy Fox. the end.